Jetzt kommt eins von Reinhard Eichelbeck, der Homo Audiovideograph. Mit, das sollte man wohl sagen, mit Hans-Ernst Jäger, der inzwischen verstorben ist, in der Hauptrolle. Wir werden es gleich hören. Die Produktion ist vom Saarländischen Rundfunk und die Regie führt Werner Klippert. Damen und Herren, Sjödam, Ladies and Gentlemen, treten Sie näher, aber treten Sie Ihrem Nächsten nicht auf die Füße. Kommen Sie, sehen Sie, hören Sie mich an. Darf ich um Ruhe bitten? Was Sie hier, Damen und Herren, in Gestalt eines Kastens von der Größe eines kleineren Reisekoffers vor sich sehen, ist die, wie ich zu behaupten wage, großartigste Schöpfung der letzten Generationen. Das einmalige Werk eines armen, aber genialen, wenn auch verkannten Erfinders, der, wenn auch etwas zäh und von geringem Mehrwert, nun ja, ein netter, lieber Mensch war. Falls es Sie, Damen und Herren, wundern sollte, dass diese, meine Stimme, die Sie sonst aus dem Munde eines Verkäufers oder Vertreters zu hören gewohnt sind, sich aus diesem Kasten, den Sie hier in der Größe eines kleineren Reisekoffers vor sich sehen, an Sie richtet, so darf ich Ihnen sagen, dass es zu meinen, wie ich zu behaupten wage, äußerst ungewöhnlichen Fähigkeiten gehört, mich selbst vorzustellen und auch zu verkaufen. Kaufen. Damen und Herren, Sjödam, Ladies and Gentlemen, hier vor sich sehen und hören Sie den Homo Audio Videografen. Eine Maschine von höchster Perfektion, möchte ich sagen, ein Wunder der Technik, ohne unbescheiden sein zu wollen, eine Erfindung von ungeheurer Tragweite. Lassen Sie sich, Damen und Herren, von der schlichten Form nicht täuschen. Dieses ist nur eine von meinen vielen Möglichkeiten, Gestalt anzunehmen. Diese Form ist die Transportform für mittlere Fernreisen. An meiner Oberseite befindet sich, wie Sie bitte bemerken wollen, ein Haltegriff, mit dessen Hilfe Sie mich ohne große Mühe auch über weitere Strecken tragen können. Diese, meine augenblickliche Form, kann ich ohne weiteres verkleinern. Beispielsweise auf die Größe eines Schuhkartons. Dieses Format erweist sich beim Stapeln in Regalen bei Lagerung als zweckmäßig. Oder auf die Größe einer Streichholzschachtel. So können Sie mich bequem in der Westen- oder Handtasche verwahren und bei Bedarf zu jeder beliebigen Größe anwachsen lassen. Wobei natürlich mit dem Reisekofferformat meiner Ausdehnungsfähigkeit noch keine Grenze gesetzt ist. Nach Belieben nehme ich die Größe eines Möbelwagens. Ja, sogar die Größe eines Einfamilienhauses ein. Ihnen eine noch größere Ausdehnung zu demonstrieren, ist mir im Augenblick wegen der beschränkten räumlichen Verhältnisse leider nicht möglich. Sie erhalten mich, Damen und Herren, schwarz-weiß oder farbig auf Wunsch mit Metallic-Effekt gegen einen kleinen Aufpreis in Luxusausführung mit Teak- oder Palisander-Furnier oder in Antikausführung altdeutsche Eiche patiniert mit Originalholzwurmlöchern des Jahres 1789. Für verwöhnte Geschmäcker gibt es eine Sonderausführung, die in kleiner Serie gebaut wird. Sie ist mit echter Kaffernhaut bezogen. So viel, Damen und Herren, zu meiner Gestalt. Nun zum Wesentlichen, zu meinem Inhalt. Zu meinen speziellen Fähigkeiten gehört Sammlung, Speicherung und Weitergabe jeder gewünschten und unerwünschten Information. Ich sage Ihnen beispielsweise die genaue Zeit an. Beim Gongschlag war es 5:05. Übernehme die Funktion eines Telefonbuches. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Informiere Sie jederzeit über die Wetterlage. Meist wolkenlos trocken und hochsommerlich warm. Es ist schwül mit Ü. Über die neuesten Nachrichten aus aller Welt. Appellierte an alle Gesellschaftsgruppen, den Umweltschutz der Bevölkerung nahezubringen. Und die laufenden Börsenkurse. Die laufenden Börsenkurse. Preußer 350 minus 20, Feber 166 plus 1, BSF 75 plus 2. Darüber hinaus berichte ich Ihnen über die Neuerscheinungen auf dem Bücher-, Schallplatten- und Wochenmarkt. Erinnere Sie an die Geburtstage von Verwandten, an wichtige Termine und dergleichen. Sie werden sich, Damen und Herren, schon kurze Zeit, nachdem Sie mich erworben haben, fragen, wie Sie jemals ohne mich auskommen konnten. Denn, Damen und Herren, mit dieser informativen Tätigkeit erschöpfen sich meine Fähigkeiten noch keineswegs. Ich verfüge darüber hinaus über eine ganze Reihe gesellschaftlicher Talente. So verfasse ich beispielsweise bei Bedarf Sonette. Von allem Holden wünschen wir Vermehrung, dass so der Schönheit Rose... Aphorismen. Auch das Böse will nur unser Bestes. Essays. Beinahe routinemäßig wird im Literaturgespräch der letzten Jahre etwas Selbstverständliches betont. Dass ein Roman nicht aus wirklichen Menschen, Gegenständen und Vorgängen besteht, sondern eine fiktive Welt ist, die nur in der Sprache existiert. Komödien. Apropos Schweinsleder. Haben Sie schon von Sir Harry gehört? Kein Wort über den geilen Bock, bitte. Er heiratet seine Nichte. Lady Isabella? Eben dieselbe. Unmöglich, Sir Hopper. Sie ist doch in anderen Umständen. Das Hochzeitskleid ist schon bestellt. Dann hoffe ich, es ist weit genug unter den Umständen. Und klassische Trauerspiele. Es ist der Weg des Todes, den wir treten. Mit jedem Schritt wird meine Seele stiller. Ich trage heitere wie ernste Lieder vor, wobei ich mich selbst auf der Gitarre... Hast du dort oben vergessen auf mich? La, la, la, la, la, la, la, la. Begleite. Ich beherrsche virtuos sämtliche bekannten und unbekannten Musikinstrumente. Ich komponiere und spiele Madrigale, Fugen, Sonaten, Opern und Sinfonien in kleiner und großer Besetzung. Pop, Beat, Chanson und Schlager sind meine Stärke. Und zeige Ihnen auf Wunsch auch die beliebtesten Spielfilme aus Vergangenheit und Gegenwart. So viel zu meinen unterhaltsamen Talenten. Damen und Herren, Sir, Dame, Ladies and Gentlemen, erwerben Sie mich und Sie werden Ihren Entschluss niemals bereuen. Nicht genug damit, dass ich Sie informiere und unterhalte. Ich führe darüber hinaus für Sie geschäftliche Verhandlungen, entwerfe Ansprachen für festliche Gelegenheiten. So ruhe denn sanft, schwager und fromm. Möge dir die Erde leicht werden, über die du 79 Jahre geschritten bist. Ruhe denn sanft und sei das Grab dir kühl und leicht. Ich bin Fachmann für juristische, wirtschaftliche und allgemein menschliche Fragen. Ich mache mich im Haushalt nützlich. Repariere tropfende Wasserhähne, wische auf, sauge Staub. Putze Schuhe, wasche die Wäsche, weißer geht's nicht. Mache die Betten, verjage den Gilb, zerfetze den Grauschleier. Ich koche jedes gewünschte Gericht. Von Rindsrouladen gutbürgerlich bis zu gerösteten Ameisen à la Américaine du Sud. Ich decke den Tisch, stelle die Getränke zusammen, serviere, räume ab. Spüle das Geschirr porentief sauber. Ich schneide der Katze die Krallen, führe den Hund aus, bade die Kinder, bringe dem Hausherrn die Pantoffeln und lese die Abendzeitung vor. Bin ein fairer Partner bei Bridge, Poker, Schach oder Mensch, ärgere dich nicht. Begatte die Hausfrau. Schwiegermutter, Schwester. Kurzum, ich nehme Ihnen jede erdenkliche Arbeit ab. Auch die Arbeit, mich zu bedienen. Denn ich funktioniere vollautomatisch. bin in meinen sämtlichen Teilen wartungsfrei, stoßfest, wasserdicht, korrosionsgeschützt und ganz enorm billig in der Unterhaltung, denn ich verbrauche weder Strom, noch Benzin, noch Kohle, noch Öl, noch Wasserdampf. Damen und Herren, Sieur Dame, Ladies and Gentlemen, Sie sehen in mir die erste von Menschenhand geschaffene Maschine, die imstande ist, jeden Menschen voll und ganz zu ersetzen. Damen und Herren, lassen Sie mich nun zum Höhepunkt meiner Demonstration kommen. Ich muss mich dazu etwas strecken und eine längliche Form annehmen, die Sie vielleicht entfernt an einen Sarg erinnern könnte. Nachdem ich Ihnen gewissermaßen mein Äußeres und meine Fähigkeiten vorgestellt habe, will ich Sie jetzt mit meinem Innenleben vertraut machen. Ich darf Sie dazu bitten, sich in mein Inneres zu begeben, aber bitte immer nur einer zur gleichen Zeit, wenn Sie vielleicht den Anfang machen wollten. Ich? Bitte, mein Herr. Bin ich hier richtig? Ich verspreche Ihnen die Überraschung Ihres Lebens. So ja, dann bin ich hier richtig. Wollen wir mal. Verzeihung. Hörte sich das nicht eben an wie ein Schrei? Es war einer. Und wie erklärt sich das? Nun ja, der erste Biss tut halt ein bisschen weh. Biss? Von irgendwas muss man ja schließlich leben. Und bei der heutigen Bevölkerungsdichte ist das auf die Dauer sogar noch billiger als Atomstrom. Und der ist schon sehr schön billig. Das war also der Homo Audio Videograph von Reinhard Eichelbeck, eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1971. Regie führte Werner Klippert und in der Hauptrolle des Homo Audio Videografen war Hans-Ernst Jäger zu hören und dazu gab es dann noch eine ganze Reihe von anderen Sprechern.